in GTA, ficken Kopfgeld aussetzen. Nein, Bro. Diese Vollidioten auf der Map hier. Hört doch mal auf, nicht so schoff, du mit der Kanone. Ich mach uns ein Feinfilter-Tee, da sprechen wir mal drüber, Bro. Nein, Bro. Scheißknarren macht das aus in der freien, offenen Welt. Kontrollraum. Bro, das tut gleich weh. Bro, Rufus aktiviert die Orbitalkanone und feuert sie ab. Jetzt sind alle Spieler tot, es war ein Spezialgeschoss. Fliegt zu seinen Ubu und taucht damit an. Geil, Rufus lacht, ruft den Mechaniker an, lässt sich sein Oppressor AK2 liefern, fliegt zu seinen Ubu. Löcher.